ich schon Kinder hätte, dann müsste ich euch bedrohen, wenn ich schon Kinder hätte. Dann könntet ihr nicht sicher wohnen, wenn ich schon Kinder hätte. Wärt ihr in großer Gefahr, wenn ich schon Kinder hätte. Dann wird euer schlimmster Albtraum wahr. Ihr wollt doch unsere Kinder, nur für euren Zweck. So schnell wie ihr könnt, nehmt ihr sie uns weg. Sie lernen eure Zahlen, müssen funktionieren. Ihr braucht sie für eure Wahlen, sie können nur verlieren. Sie verlieren ihre Unschuld, wie ein Milchzahn fällt sie aus. Ihren Willen müsst ihr brechen, jeden Widerstand brecht ihr raus. Ihr wollt doch unsere Kinder, nur für euren Zweck. So schnell wie ihr könnt, nehmt ihr sie uns weg. Wenn ich schon Kinder hätte, würde ich euch bedrohen. Wenn ich schon Kinder hätte, dann könntet ihr nicht sicher wohnen. Wenn ich schon Kinder hätte, wärt ihr in großer Gefahr. Wenn ich schon Kinder hätte, dann würde euer schlimmster Albtraum sein. Ich komm jetzt langsam auch ins Alter, wo man beginnt dran zu denken. Wie schön's wär, sein Reich zu teilen und seinen Kindern Leben zu schenken. Doch jeder Tag gibt mir neu zu denken. Könnt nicht mit ansehen, wie ihr da mein Fleisch und Blut Lügen beibringt auf euren Schulbecken. Wozu Menschen erzogen werden, Kinder belogen werden, verzogen mit falschen Werten, zu Sklaven von oben werden. Das sind keine Drohgebärden, der Scheiß ist ernst. Wie 16-jährige Drogentote, die sterben trotz Methadon und Ärzten. Es dreht sich alles um Zahlen in den Börsenmärkten. Funktionieren so wie Roboter, effizient, doch mit kalten Herzen. In dieser Welt, wo wir Ware sind, die gewinnen, setzt lebe ich in Zeiten, wo Internet, die Eltern fürs Kind ersetzt. Wahrzeichen explodieren jetzt, denn keiner will unterdrückt sein. Wer jetzt noch Kinder hat und ruhig schläft, bei Nacht muss verrückt sein. Ich widersetz mich euch so wie Malcolm, am Fenster sind's mit Text. Noch bin ich ganz relaxed, doch es wär was los, wenn ich wenn Kinder hätte. Wenn ich schon Kinder hätte, dann wärt ihr in Gefahr. Wenn ich schon Kinder hätte, würde euer schlimmster Albtraum wahr. Wenn ich schon Kinder hätte, müsste ich euch bedrohen. Wenn ich schon Kinder hätte, könntet ihr nicht sicher wohnen, wenn ich schon Kinder hätte. Wärt ihr in Gefahr, wenn ich schon Kinder hätte. Würde euer schlimmster Albtraum wahr, wenn ich schon Kinder hätte. Dann müsste ich euch bedrohen, wenn ich schon Kinder hätte. Dann könntet ihr nicht sicher wohnen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Noch steh ich hier allein. Als es sich mal ändert, fällt mir das alles wieder ein. Also macht besser Pläne, die besten wären lang nicht gut. Und falls ihr nichts ändert, spende ich euer Blut.